trägst Kordjacken. Du spielst Magic Karten. Du wählst 0190 und willst heiraten. Du rennst zur Arbeit mit deinem zu engen Schlips. Deine Mutter strippt für mich zu. Das ist Zauberchor, ich setz mir'n Hexenschuss. Deine Gang trägt Schuhe mit Klettverschluss. Ich trage Tropenhelm im Drogensumpf und ficke mir an deiner Ehefrau die Hoden stumpf. Du bist wirklich ein harter Banger mit 20 Jahren Nacht und am Rasensprenger. Deine Mutter ist so feucht, wie du Helden kommen und wer denn gefressen von Alligatoren. Dein Leben weg, schmerzhafte Sache, die Hand auf die Herdplatte und deinen Kopf ins Fritteusen Fett. WM 2666, die Welt ist zu Gast bei Menschen. Mein Kühlschrank ist vollgepackt mit Gangster und Studenten. Die probierten KIZ schlecht zu benoten, doch wir werden von führenden Kriegsverbrechern empfohlen. Meine Medikamente nicht nehme, dann höre ich, wie der Sadist in mir flüstert. Geh dem erstbesten Mensch an die Kehle, geh raus und friss etwas, was dein Gesicht hat. Schick's mich nicht, weil ich an den Abgrund stehe. Ich frühstücke in der Apotheke. Schub's mich nicht, weil ich am Abgrund stehe. Ich frühstücke in der Apotheke. Du bist ein Spaß, ich bin kein Spaß. Tust mir in die Augen so, als würdest du mich trauen. Deine Feindin ist feucht wie mein Furz. So feucht, sie hat Möwen auf der Schulter. Sie braucht 365 Tage Always Ultra. Sie muss einen AIDS-Test machen, wenn sie aus dem Fahrstuhl geht. Sie stapelt sich nackte Jungs im Zimmer. Es sieht aus wie Abu Ghraib. Ich hocke auf ihr und kacke herab. Sie nennt mich den Rosinenbomber und lächle mit offenem Mund nach oben, als wäre die Stevie Wonder. Ich simuliere ein Drive-By und fahre dich um. Party da und ich warte im Sumpf. Schub's mich nicht, weil ich am Abgrund stehe. Ich frühstücke in der Apotheke. Schub's mich nicht, weil ich am Abgrund stehe. Ich frühstücke in der Apotheke. Du bist ein Spaß, ich bin kein Spaß. Tust mir in die Augen so, als würdest du mich trauen. Spa.